Wir bringen heute das neue Hörspiel der Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Die wirkliche Lämmchenhaftigkeit. Hörspiele gehören seit vielen Jahren zum vielfältigen Werk der Autorin Ursula Krechel, die im vergangenen Jahr mit ihrem Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin« und dem engagierten Essay »Vom Herzasthma des Exils« für große Begeisterung bei Kritik und Lesern sorgte. Ursula Krechel, Jahrgang 1947, schreibt Gedichte, Theaterstücke, Essays, Hörspiele und Romane. Es gibt nur wenige Autoren in der deutschen Gegenwartsliteratur, die so virtuos in allen literarischen Gattungen zu Hause sind. Sie selbst nannte sich einmal eine chronische Spurwechslerin und die Jury des renommierten Georg-Büchner-Preises hatte im vergangenen Jahr sicher auch diesen Reichtum der literarischen Möglichkeiten im Sinn, als sie Ursula Krechel auszeichnete. In der Begründung der Jury hieß es, Krechel setze den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegen. Die wirkliche Lämmchenhaftigkeit, das neue Hörspiel der Autorin, wurde von Matthias Kapohl inszeniert. Das Stück versetzt uns in einen besonderen akustischen Raum, den so tatsächlich nur ein Hörspiel eröffnen kann. 5 Personen suchen eine Kindheit. Eine Wunderkammer mit Puppen, Plüschtieren, gefalteten Papieren, die tief in ihnen vergraben ist, oder ein Traum, der zärtlich auf der Zunge vergeht. Alle haben eine andere Kindheit im Sinn, eine gegenwärtige, eine vom Tod überschattete und eine reicht weit zurück in die Nachkriegszeit, als es noch Laufmaschenleserinnen gab. Ein Satz prägt sich besonders ein. Dass die Kindheit lebenslänglich bleibt, sicherheitsverwahrt, niemals werde ich mich davon erholen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah. Plötzlich ist sie nicht mehr da. 7, 8, 9, 10. Ach, wie ich mich nach ihr sehne. Plötzlich macht sie mit mir Schluss. Hokus pokus fidibus. Die wirkliche Lämmchenhaftigkeit von Ursula Krechel. Psst. Ich will jetzt nichts mehr hören. Ich kann auch psst, psst machen. Sei still, ich muss eins sagen. Eins. Oder, wie Antonio Lobo Antunes vormals Psychiater schreibt, zur Großmutter kommen und den Kopf in ihren Schoß legen. Schön. Darf ich genau zitieren, um Missverständnisse zu vermeiden? Ja, bitte. Wenn er sehr niedergeschlagen gewesen war, ging er zu ihr, trat in ihr Wohnzimmer, verkündete ihr, ohne sich zu schämen, ich bin gekommen, damit sie mich streicheln. Und er hatte den Kopf in ihren Schoß gelegt, damit ihre Finger, wenn sie seinen Nacken berührten, seine grundlose Wut linderten und seinen Durst nach Zärtlichkeit stillten. Hast du auch den kleinen Erzherzog gesehen? Das Papstkind? Den Neffen des Paten oder die kleine Friseursprinzessin? Vier leidlich liebe Kinder, Beinebaumler? Hast du dich in die Wäsche der Blumenpflückerin verguckt? Löwenzahn und Hahntritt? Hast du ihnen die Übermüdung an der Nasenspitze angesehen? Warum nicht einen Waldlehrpfad buchstabieren? Psst, psst. Unter Wasser öffnen sich Türen und schlagen im Wind zu. Man muss sie nur zu hören wissen. Algen verbeugen sich und wollen eintreten. 20.000 Meilen unter dem Meer, so hat es Jules Verne erfunden. Walfische, Robben, Seelöwen, Seelöwenzähnchen, alles verkleinern, zerkleinern, pürieren oder zu Hackfleisch machen. Das Walfischlein. Sofort taucht es weg in die Tiefe der Dunkelheit. Diminutiv, Diminutivchen, ein Dingelchen. Ein Ding, Fischlein. Ein Dingelchen. Und wenn es wieder auftaucht und an Land geht, und wenn es wieder auftaucht, kein Strandhafer, sondern Stiefmütterchen, Maßliebchen. Und noch einmal ein kleineres Diminutivchen nur mit der Lupe zu finden. Nur mit der Lupe. Vielleicht auch ein Lämmchen auf einer Salzwiese. Psst.

man hätte mich glatt für verrückt erklärt. Oder nicht für verrückt erklärt, sondern man wäre mit Hohn und Spott wahrscheinlich mit mir umgegangen. Drehschwindel. Das vielfältige Werk der Georg-Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Eine Sendung von Maike Albart. Die Eltern waren ja alle mit sich und ihren Problemen beschäftigt, sodass eigentlich auch viel Freiraum für die Kinder bestand, in Trümmern zu spielen, durch Schrebergärten zu streifen. Wir waren sehr wenig zu Hause, weil die Wohnungen waren doch eng. Sodass das draußen, auch das Unbeobachtete draußen, auch das Gefährliche, was auch darin war zum Teil, ganz wichtig war. Ursula Krechel sitzt am Schreibtisch ihres Berliner Arbeitszimmers. Ein behaglicher Raum mit großen Fenstern und vollgestopften Bücherregalen. Es herrscht eine konzentrierte Atmosphäre. Das unablässige Lesen, sich vertiefen, schreiben, ordnen und überarbeiten steckt in den Wänden. Die Schriftstellerin beherrscht die unterschiedlichsten Formen. Theaterstücke, Gedichte, Essays und Romane. Sie betreibt ihren Beruf mit unbeirrbarer Ernsthaftigkeit. Gleichzeitig blitzt immer wieder etwas Aufmüpfiges auf, ein schräger Witz. In diesem Herbst erhielt Ursula Krechel den Georg-Büchner-Preis, den wichtigsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Ihre Geschichte beginnt in Trier, wo sie 1947 geboren wurde. Der Zweite Weltkrieg sitzt der Elterngeneration noch in den Knochen. Der Vater ist Kinderpsychologe, die Mutter führt den Haushalt. Einen Freiraum bietet damals das Spiel mit Gleichaltrigen. Meine Großmutter hatte 12 Enkelkinder, die waren da im Moseldorf meistens alle versammelt. Das heißt, es gab schon eine Altershierarchie, aber die Kinder waren eigentlich den ganzen Tag sich selbst überlassen. Und bei Regenwetter sind wir auf den Speicher gegangen und haben den ganzen Tag im Speicher verbracht, was niemanden sonderlich stört. Jedenfalls die Autonomie der Kinder und eben auch selbst eine Hierarchie zu bilden, natürlich der größte Vetter zuerst, die Kleinen haben wir mitgeschleift, das war eigentlich eine schöne Selbstverständlichkeit. Hier sammelt das Mädchen erste Stoffe. Hört zu, merkt auf, beobachtet. Und das habe ich als großartige Sache empfunden. Auch das ist eine Lebenserfahrung eigentlich, die ich im Nachhinein noch sehr schätze. Die Erlebnisse mit der Kinderhorde fließen Jahrzehnte später in Krechels Roman Geisterbahn über das Schicksal einer Sinti-Familie während der NS-Zeit ein. Ein kollektives Wir schildert dort die Spiele am Bahndamm. Wir saßen auf dem Geländer, spuckten in das stinkende Loch. Wenn jemand die Treppe heraufkam, während die Spucke noch durch die Luft segelte, giggelten wir, kicherten, lachten unbändig und wussten einen Augenblick später nicht mehr, warum wir gelacht hatten. Wie Schwalben auf der Telegrafenleitung, sagte Frau Neumeister, als sie mit dem Einkaufsnetz vorüberkam. Passt bloß auf, dass ihr nicht herunterfallt. Wir fielen nicht. Wir stießen uns ab, sprangen runter. Wieder die Hände an der Geländerstange, wieder ein Überschlag. Wieder flog Cecilias Rock, wieder flog der Rock des kleinen Mädchens. Ein karierter Faltenrock mit Trägerlatz. Keine Vögel auf einer Telegrafenleitung. Hühner auf einer Stange waren wir, krallten uns fest. Einträchtig saßen wir da. Ich war immerzu mit der Kinderhorde unterwegs, in einer sehr beengten Lebenssituation. Ich hatte kein Kinderzimmer. Es gab eine Schublade, in der meine Spielsachen waren. Ich habe erst mit 12, mit einer 15-jährigen Schwester, ein Zimmer geteilt. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer und das war wichtiger, als dass wir ein Kinderzimmer haben. Ich habe bis zum 12. Jahr am Fußende des Elternbettes geschlafen, mit allen Komplikationen. Die erzwungene Anpassung hat Folgen und verstärkt den Wunsch, für sich zu sein. Es war sozusagen die einzige Lösung, bei mir zu sein. Und das fand eben, da ich ja kein Zimmer hatte, so statt, dass ich mich im Badezimmer eingeschlossen habe. Im Badezimmer gab es ein kleines Tischchen, in dem waren Bürsten, Seifenvorräte. Und das, weil ich kleiner war, eben zum Teil ein Spieltischchen. Später musste man doch manchmal sehr die Tür donnern, dass ich das winzige Reich, was ich mir erobert hatte, aufgeben konnte. Dorthin flüchtet sich das Mädchen auch, um in Ruhe zu lesen. Am liebsten Gedichte. Dass sie selbst Dichterin werden will, weiß Ursula Krechel schon als Heranwachsende. Eine Möglichkeit, mehr mit dem Schreiben zu tun zu haben, bot die Trierer Tageszeitung. Ich habe eine kleine Ferienarbeit gemacht in dieser Zeitung und aus Fernschreibern polterten die Nachrichten, die wurden abgerissen und meine Aufgabe war es, die bestimmten Redaktionen zu bringen. Das habe ich dann ein paar Tage gemacht und dann gesagt, naja, das ist ein bisschen langweilig, ich schreibe mal etwas und bringe das in diese Redaktion. Und das war natürlich ein großes Hallo, weil ich 15 oder 16 war. Und daraus hat sich dann eben eine Mitarbeit ergeben. Ja, ich war nicht berufstätig mit 16 Jahren. Auch gegenüber den Lehrern, die allesamt die Tageszeitung lasen und sie während der Klassenarbeiten aufschlugen, ist die Mitarbeit eine Genugtuung. Mit den üblichen weiblichen Lebensentwürfen will Ursula Krechel schon damals nichts zu tun haben. Hymne auf die Frauen der bürgerlichen Klasse. Oh, diese gebändigte Schönheit der Frauen der bürgerlichen Klasse. Der unnachahmliche Fall ihrer Kleider. Ihre gezügelte Art, einen Fuß vor den anderen zu setzen und nie einen Schritt zurück. Oh, diese schwingenden Lockenwellen um ihre Schläfen und Ohren, diese fast zufällig wirkende Ordnung in ihren Häusern, diese ausgewogenen Sätze, die sie sagen, wenn man sie fragt. Oh, ihr wissendes Lächeln über die Dummheiten der Kinder, ihr höflicher, aber bestimmter Ton für die Putzfrau, ihre kleine Freude, ein Seidentuch billig zu kaufen, das auch teuer bezahlt zählt. Oh, und immer wieder die Selbstverständlichkeit, mit der sie noch einmal aufstehen, zwischen allen Stühlen sitzen, die Zähne zusammenbeißen, Hände schütteln, als sei alles wie immer. Früher und jetzt. Zuerst geht es für die Abiturientin Ursula Krechel, die bereits eine gestandene Journalistin ist, zum Studium nach Köln. Aber schon zuvor bot das Theater eine Gegenwelt. Da war alles möglich. In Trier war als ganz junger Regisseur Hans Neuenfels, der natürlich ein Skandalon sondergleichen war. Und ich habe mich mit diesen Theaterleuten sehr viel herumgetrieben. Und die Liebe zum Theater, die Jugendliebe, sage ich mal, war sehr, sehr groß. Und es herrschte eine Dynamik, die in meinem Milieu überhaupt nicht denkbar war. Auch deshalb debütiert Ursula Krechel nach einigen Jahren als Dramaturgin am Dortmunder Schauspiel 1974 als Theaterautorin. 2 Jahre zuvor war sie nach Berlin umgezogen, dann ging es nach Frankfurt. Ihr Stück heißt Erika. Es ist die Geschichte einer jungen Angestellten, die aus ihrer Ehe ausbricht. Ihre Emanzipation gelingt aber nur zum Teil. Doch dann kommt die Frauenbewegung ins Spiel und bricht die verkrusteten Geschlechterverhältnisse auf. Zusammenschlüsse mit anderen Frauen bieten ungeahnte Möglichkeiten. 1975 veröffentlicht Ursula Krechel einen Essay, der Selbsterfahrung und Fremdbestimmung heißt, Bericht aus der neuen Frauenbewegung. In einem Vorwort zur Neuauflage von 1980 heißt es: Plötzlich gab es ein Gefühl der Gemeinsamkeit zwischen sehr vielen Frauen. Viel Ohnmacht konnte sich in ein wenig Macht verwandeln. Wir sahen uns an und wussten, du gehörst dazu. Und du. Und du. Und übermorgen wirst auch du dazu gehören. Alle Frauen hatten 2 Gesichter. Eines, das erprobte, das sie den Männern zuwandten, und ein zweites, das sie zusammen mit den Frauen entdeckten. Nicht wie vor unserem Spiegel, wo wir Gesichter zu entdecken gelernt hatten, um mit jedem Gesicht unzufrieden zu sein. Die am eigenen Leib erfahrene Unterdrückung sprach plötzlich in einer kraftvollen Sprache. Wir sprachen laut und vernehmlich und handelten. Als Stückeschreiberin kann sie genau das nicht tun, handeln. Für junge Frauen gibt es kaum Aufträge. 1977 erscheint Krechels Lyrikdebüt Nach Mainz. Es verschlägt sie für ein ganzes Jahr in das brodelnde New York, wo sie in Wohngemeinschaften unterkriecht, die Warhol Factory kennenlernt und Maya Angelou liest. Ich war sozusagen an der Quelle der neuen Frauenbewegung. Women's Lib, Women's Liberations nannte man das damals. Und habe wunderbare Frauen getroffen und ihre Power auch genossen in dieser Stadt. Gleichzeitig strikt in einem Archiv, in einem Leon-Beck-Institut gearbeitet und kam zurück mit der Kraft, wenn ich alleine in New York leben kann, muss ich eigentlich nur noch in die Sahara gehen. Wenn ich da auch leben kann, wunderbar, was kann mir im Leben passieren? Hier zeigt es sich wieder, das Unerschrockene und Unbeirrbare der Autorin. Sie veröffentlicht weitere Gedichte, schreibt Hörspiele, Essays und schließlich Prosa mit experimentellen Anklängen. Zweite Natur, Szenen eines Romans, heißt der Band. Schauplatz ist eine Frankfurter Wohngemeinschaft. Der erste Roman kam 1981, da waren schon zwei Gedichtbände da. Die Wirkung war nicht sehr erheblich. Stipendien waren viel, viel rarer damals. Ich habe also mit dem Journalismus dann eben mein literarisches Schreiben ernährt. Und so war dann eben eine längere Prosaarbeit auch gar nicht zu denken. '80 reist Ursula Krechel zum ersten Mal nach Shanghai. Sie ist fasziniert von der Immigrationsgeschichte der chinesischen Metropole. Nach 1938 bot Shanghai 18.000 deutschen und österreichischen Juden Zuflucht. Die Sachlage war völkerrechtlich ungewöhnlich. Die Stadt besaß einen Freihafen und wer über den Seeweg einreiste, brauchte kein Visum. Es kamen Kunsthistoriker, Buchhändler und Handwerker. Deren Schicksale schlagen die Autorin in den Bann. Sie beginnt, Material zu sammeln. Dies wird der Ausgangspunkt ihres dickleibigen Romans Shanghai, fern von wo, der 2008 erscheint. Endlich nahte das Ende der Reise. Man sah die Stadt, man sah Shanghai. Die ersehnte, die befürchtete, die gefürchtete Stadt, eine fremde Respektsperson. Da wurden die Schiffsmotoren ausgeschaltet. Der riesige Dampfer stand in der gelben Brühe, tutete in die Luft. Die Passagiere mucksmäuschenstill, wie versteinert im Schwülen. Musste das Schiff abdrehen, so kurz vor der Landung? War alles vergebens gewesen? Sich losreißen, eine Schiffspassage ergattern, zuerst eine falsche für viel Geld, dann eine gültige für noch mehr Geld. Die lange Reise, endete sie im Nirgendwo? Herr Tausig rückte die Sonnenbrille zurecht, schob sie auf die Nasenwurzel. Er wollte nicht gesehen werden. Aber seine Frau sah ihn, sah seine hängenden Schultern, sein spitz gewordenes Kinn, die Bartschatten. Und sie sah hinter ihm den Rechtsanwalt aus Temeschwar, der er gewesen war, in den sie sich verliebt hatte. Es wurde erst die Struktur geboren, als mir klar war, der Buchhändler Ludwig Lazarus, von dem ich ein Tonband im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek gefunden hatte, was da einfach so schlief. Und ich war fasziniert von seiner Stimme, etwas sehr Metallisches. Das war nicht das Reich der Mitte, pagodenförmig. Shanghai war eine äußerste Zuspitzung. Aber worauf zeigte die Spitze? Sie bog, sie krümmte sich und hörte auf, Spitze zu sein. Wie ein Haar wuchs Shanghai in sich selbst zurück. Eine schmerzhafte Entzündung. Ein gewaltiger, fiebriger Aufruhr. Das war Shanghai. Aber was wäre Shanghai ohne die Ausländer geworden? Fragte sich Lazarus. Damit meinte er sich selbst nicht. Nicht solche Ausländer wie er oder Kronheim oder Tausig einer war, weggejagt aus ihrem Land, einem Kehricht gleich herauskatapultiert, ausgekippt im Ungefähren. Er dachte an die Händler, die sich die Hände rieben bei ihren Handelsspannen und Verdienstmöglichkeiten und weltweiten Verbindungen. Ich hätte ihn noch beinahe kennenlernen können. Ich glaube, er war 72 gestorben. Und dann war mir klar, ein Berliner Buchhändler, Kommunist, der in Buchenwald im KZ war, der es nach Shanghai schafft und dann mit einem kleinen Bücherbauchladen von hier und dort geht. Ein Buchhändler ist mein Erzähler. Und daraufhin konnte ich also viele Sachen, die ich gesammelt hatte, Exzerpte, Bilder, kleine Lebensberichte in eins bringen und eben die vielen Mosaiksteine, die fügten sich da zusammen. Mit ihrem farbenprächtigen zeitgeschichtlichen Panorama voller kurioser Figuren wird Ursula Krechel, die damals bereits 64 Jahre alt ist, einem größeren Publikum bekannt. Mit Shanghai fern von wo entwickelt sie die für sie typische Erzählform, eine Mischung aus Fiktion und Tatsachen. Die Autorin verarbeitet historische Quellen, zitiert Dokumente und Gesetzestexte, unterfüttert das Ganze aber mit Erfindungen und schillernden Figuren, die bis in ihre Physiognomie hinein lebendig werden. Und mitten im Schreibprozess stößt sie auf den Stoff für ihr nächstes Buch. Landgericht lautet der Titel. Während der Shanghai-Arbeit fand ich ein Zeugnis, oder es wurde gesagt, einer von uns konnte so gut Chinesisch, dass er eben bei chinesischen Gerichten plädieren konnte. Und das wurde später Kronitzer bei mir. Und meine Frage war einfach meinem Archiv, gibt es etwas über diesen Mann? Und dann gab es das. Und ich konnte in dem einen Archiv seine Wiedergutmachungsakte lesen und im Landesarchiv Rheinland-Pfalz seine Personalakte. Die Personalakte war ungeheuerlich, weil der Bruch im Leben war da ganz, ganz deutlich markiert. Und ich hatte also in sehr schneller Zeit ein enormes Material, was mich faszinierte. Als alle gesättigt waren, platzte es aus der jungen Frau Dreis heraus. Herr Dr. Kornitzer, wo haben Sie den Krieg erlebt? Er war es schon gewohnt, dass seine Angaben irritierend waren. Er hatte auf der Rückseite des Krieges vegetiert, in Angst um seine Frau, in Angst um seine Kinder. Und die eigene Angst um sich selbst hatte er beiseite gelassen. Und er sagte etwas, das vielleicht nur wie ein Bodensatz einer Verstörung wirkte. Dass er 1933 seine Beamtenstelle verloren hatte und seitdem versuchte, sich und die Seinen vor dem künftigen, dem notwendigen Angriffskrieg, den Hitler plante, zu schützen. Von der Entrechtung, von der Austreibung sprach er nicht. Und er wollte auch nicht sagen, Frau Dreis, das ist ein deutscher Krieg gewesen. Frau Dreis sah ihn sorgenvoll an, malmte mit den Kiefern und steckte einen kleinen Finger in den Mund. Also, Sie haben nicht im Bombenkeller gesessen, während das Haus durchgerüttelt wurde? Nein. Er gab eine schlanke, fast nichtssagende Antwort. Und Sie waren nicht in einem Konzentrationslager? Kornitzer sagte, er habe ein Visum für Kuba kurz vor Kriegsbeginn ergattert und sich dort durchgeschlagen. Die Antwort zählte nicht für die um den Tisch Versammelten. Also kein Krieg, also keine Kellerexistenz, keine pfeifenden Granaten. Dann sind Sie ein glücklicher Mensch. Geschichtsvergessen und voller Selbstmitleid, so treten die Deutschen den wenigen Überlebenden, die Entrechtung, Vertreibung und die Ermordung ihrer Familien zu verkraften haben, entgegen. Kornitzers bis zur Machtübernahme der Nazis wohlsituierte Existenz war zerbrochen. Sohn und Tochter gelangten mit einem Kindertransport nach England und sind ihm nun entfremdet. Seine früher so selbstbewusste Ehefrau Claire, in Berlin Inhaberin einer Firma für Kinowerbung, musste sich als Buchhalterin allein in Süddeutschland durchschlagen. Kornitzer beginnt, um die Anerkennung des erlittenen Unrechts zu kämpfen. Er sitzt Gericht über Deutschland und wird zu einer tragischen Kohlhaas-Figur. Ursula Krechels Sprache ist von spröder Schönheit. Einen besonderen Glanz entfalten die Kapitel über das kubanische Exil. Tage mit heißer Nadel aneinander gestichelt, sich gegenseitig überlappend. Ein Sandmückenschleier sirrt in der Luft über der dösenden Bucht. Klares, blaues Licht, Licht von ruhiger Eindringlichkeit, das einem bloß und bleich erscheinen ließ. Windmühlen, Zuckermühlen, Tabakfelder, Regimenter von Bananen, Zuckerrohrkämpfe, ausgefochten mit Lanzen, Macheten. Die ganze Ökonomie hing an einem seidenen Faden, und der war der Zuckerpreis. Gleißende Helligkeit der Barockkirchen und ihrer Nachahmer aus dem 19. Jahrhundert. Die glanzvolle Ausstrahlung der Paläste mit ihren schattigen Höfen, Denkmäler. Orchideenweiß, Chinaweiß, Porzellanweiß, Vanillefarben, Kuba war in Fließen und Ergießen, Bäche von Schweiß. Man roch ihn, tat aber, als röche man ihn nicht. Eine Lockerung. Beruhigung ganz ohne Grund. Landgericht wird im Herbst 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Roman ist ein großer Publikumserfolg und einige Jahre später gibt es sogar einen Fernsehzweiteiler. An dem Thema Flucht, Vertreibung und Exil hält Ursula Krechel weiter fest. Sie stöbert in ihrer eigenen Kindheit, in der der Krieg totgeschwiegen wurde, obwohl in jedem Wohnzimmer gerahmte Fotografien von gefallenen Vätern und Brüdern in Wehrmachtsuniform standen. Ich ging davon aus, dass ich, wie man das immer mal älter werdend macht, mein Gedächtnis überprüfte, indem ich mir Bilder meines ersten Schuljahres anschaute mit den vielen Kindern. Und ich kannte erstaunlich viele noch, was mich freute. Und mein Blick blieb bei einem Sinti-Mädchen hängen, die ich sehr mochte. Und ich dachte viel über sie nach und dachte über ihre Mutter nach, die das Kind häufig von der Schule abholte, weil sie sicher Angst hatte, dem Kind passiert etwas. Und diese Mutter, die in einem schwarzen Schultertuch häufig da stand, hatte einen so unendlich traurigen Blick. Damals wusste ich natürlich nicht, warum sie so aussah, und war so schweigsam und nahm ihr Kind in ihre Arme, kuschelte es, so wie ich nie gekuschelt worden bin. Und diese Mutter-Kind-Beziehung faszinierte mich. Wieder sind es authentische Figuren, die zum Glutkern ihres neuen Romans werden, der Geisterbahn heißt. Es ist zugleich der Schlussstein von Krechels Trilogie über den Epochenbruch des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht die Sinti-Familie Dorn, eine Schausteller-Dynastie, die der mörderischen Willkür des NS-Regimes ausgesetzt ist und von der Verschleppung nach Auschwitz bis zur Zwangssterilisation entsetzliches Leid erfährt. Drehschwindel lautet der Titel des ersten Kapitels, was auf das Karussell anspielt, mit dem die Familie ihren Lebensunterhalt verdient. Aber der Begriff markiert auch die rasende Geschwindigkeit, mit der die Grundfesten des zivilen Lebens zerfallen und Gesetze nicht mehr gelten. Als nach dem Krieg der Lehrer mit seiner Klasse ein, wie es damals hieß, Zigeunerlied singt und das siebenjährige Antje Dorn in Tränen ausbricht, findet sich prompt ihre Mutter ein. Und als Luzi Dorn merkte, wie schwer der Lehrer von Begriff war, dass er einfach nicht begreifen wollte, wurde sie wütend. Ihre Stimme überschlug sich und jetzt wurde sie sehr laut. Das machen Sie nie wieder, verstanden? Die hellen Vokale klirrten. Messer waren sie. Sie nie wieder. Sie nie wieder. Sie schnitten durch die Luft und wir hörten ihr Sirren. Sie prallten nicht auf. Das R rollte. Ein Ball auf dem Asphalt rollte einfach aus. Ergebnislos. Wie schon in Landgericht gelingt Ursula Krechel auch hier ein beklemmendes Porträt der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Eindringlich vermittelt sich die Gewalt, die unter der Oberfläche des Wirtschaftswunderlandes gärt. Die Schriftstellerin beherrscht ganz unterschiedliche Tonlagen. In ihrem jüngsten Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin« setzt sie wieder andere Akzente. Zwar geht es um die Antike und das symbiotische Verhältnis zwischen Agrippina und ihrem Sohn Nero, aber über drei verschiedene Frauenschicksale geraten auch feministische und tagespolitische Fragen in den Blick. Eine Lateinlehrerin bildet die Klammer zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Wie bei einem Schichtengebilde überlagern sich in Krechels Roman die Epochen und schießen ineinander. Die Lateinlehrerin vermittelt einer gelehrigen Schülerin weibliche Wehrhaftigkeit und wird des Aufwieglertums bezichtigt. Wieder kommen verschiedene Formen von Gewalt ins Spiel. Eine Ministerin, die auch noch Mutter ist, provoziert die stärksten Aggressionen. Das Kind rennt den Musikern entgegen. Tochter und Mann sind immunisiert gegen die Musik. Auch die Mutter steht auf, wirft sich einen Schal um den Hals und läuft dem Kind nach. Ein Kind noch im Schlafanzug, alles sehr schnell, alles ummantelt von der blechernen Musik. Da tritt ein Mann an die Ministerin heran, wirft sich ihr entgegen. Du, stößt er hervor. Er hat ein Messer in der Hand, fuchtelt damit und setzt es an den Hals der Ministerin. Die hat gerade noch in einem scharfen Ton nach ihrem Kind gerufen. Das Kind dreht sich um. So ruft die Mutter sonst nicht. Befehlend, keinen Widerspruch duldend. Und das Kind, unschlüssig, ob es zu den Musikern oder zum Haus zurücklaufen soll, nur 2-3 Meter, macht einen Ruck. Das ist ja im realen Leben auch so. Weibliche Überlegenheit ist vielen Männern unerträglich. Das sehen wir an vielen Ecken und Enden. Und dass generell die Bedrohung von Politikerinnen, überhaupt Frauen in der Öffentlichkeit, auch durch die sozialen Medien unglaublich groß ist und das Fertigmachen und der Hass, der so einfach ist, sehe ich und beschäftigt mich. Und ich halte es wie so eine Welle eigentlich, die, ja, Backlash könnte man sagen, aber Backlash ist vielleicht zu harmlos dafür, sondern es darf nicht sein, was nicht in bestimmte beschränkte Köpfe hineingeht. Und das finde ich entsetzlich. Ursula Krechel steht für etwas ganz anderes. Mit ihrer literarischen Autonomie, der spannungsreichen Verankerung in erzählerischen Traditionen und ihrer Person ist sie der Inbegriff einer freien Frau. Und sie ist eine Erscheinung von unnachahmlicher Eleganz. Manchmal trägt sie rote Schuhe zu einem blauen Kleid. Umsturz. Von heute an stelle ich meine alten Schuhe nicht mehr ordentlich neben die Fußnoten. Häng den Kopf beim Denken nicht mehr an den Haken. Fress keine Kreide. Hier die Fußstapfen im Schnee von gestern. Vergesst sie. Ich hust nicht mehr mit Schalldämpfer. Hab keinen Bock, meine Tinte mit Magermilch zu verwässern. Ich hock nicht mehr im Nest. Versteck die Flatterflügel, damit ihr glauben könnt, ihr habt sie mir gestutzt. Den leeren Käfig stellt mal ins Historische Museum. Abteilung Mensch. Weiblich. Drehschwindel. Das vielfältige Werk der Georg-Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Eine Sendung von Maike Albart. Es sprachen Merle Wasmuth und die Autorin. Ton Julian Kretschel. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Carsten Hug. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.